Margitta Krawczyk ist eine alte Bekannte meiner Mutter, meiner Eltern. Und die Krawczyks waren so freundlich und haben mich eingeladen zu einem sehr, sehr schönen Kaffeenachmittag. Und dort hat Margitta Krawczyk mir ihre Geschichte vorgelesen. Und das ist eine Ost-West-Geschichte. Eine Geschichte, die sie selbst geschrieben hat und die auch im Rowohlt Verlag erschienen ist, als eine von vielen Weihnachtsgeschichten, die man dort nachlesen kann, die jedes Jahr vom Rowohlt Verlag gesammelt werden. Und so bringen wir Ihnen Auszüge aus dieser Geschichte. Und da geht es, wie gesagt, auch um eine Weihnacht. Und ich freue mich sehr, dass ich das alles für Sie habe zusammentragen können. Und anfangen wollen wir zunächst einmal damit, dass wir uns an dieses Jahr 2020 erinnern möchten und sagen möchten, dass viele von Ihnen sicherlich nicht zusammenkommen können, zumindest nicht in Person. Und da möchten wir Sie daran erinnern, dass es alle möglichen anderen Dinge gibt. Und es gibt auch die Möglichkeit, wie ich, eine Aufnahme hervorzuholen, die von Stevie Anderson, einer Kollegin, stammt, die mit mir umgezogen ist in meine Radiosendung. Früher waren wir Kolleginnen und dann war ich diejenige, die die Sendung weiter betrieben hat. Und Stevie Anderson war eine unserer Sprecher. Und Stevie hat immer wieder... Also, wenn Sie mich fragen, es ist doch alle Jahre wieder immer dasselbe. Gleich nach Thanksgiving geht der Weihnachtsrummel los, in den Einkaufszentren, vor allem in den Autosalons und auch in den Restaurants. Entweder haben die Menschen im Dezember mehr Geld als sonst, locker in der Tasche knistern, oder sie sind eher geneigt, im Monat der Nächstenliebe mehr Schulden zu machen. Wozu hat man schließlich Kreditkarten, die einem von jeder Bank hinterhergeworfen werden? Und da wird eben dann wie verrückt gekauft. Für die Mutter ein neuer Pressure Cooker, für den Vater ein neuer Werkzeugkasten, für die Kinder das Neueste auf dem Videospielmarkt, für die Oma ein kitschiges Ölbild, für den Opa eine Kiste Zigarren. Allenthalben Geschäftigkeit und Hasten, Gedrängel und Geschiebe. Von Besinnlichkeit im Advent ist keine Rede. Allenfalls davon, dass das Wetter leider auch zu wünschen übrig lässt und dass man auf der Post ewig lange warten muss, bis man seine Briefe und Päckchen frankieren und abgeben kann. Nicht, dass ich mich ganz von diesem Weihnachtsrummel absetzen kann. Es bleibt ja nicht aus, dass man das nahende Fest zur Kenntnis nehmen muss. Und sei es auch nur dadurch, dass man einen Weihnachtsbaum schmückt und sich in den diversen Delis mit Gebäck und Fleisch und Wurstwaren eindeckt. Alle Jahre wieder. Aber mir genügt es, dass ich meine Familie um mich habe. Vor allem den ältesten Sohn, der vor einer Woche aus Australien hergeflogen ist. Und das hat eigentlich auch schon alle Aufregerei über die Feiertage abgedeckt. Denn natürlich kommt inzwischen keine Maschine pünktlich am Flughafen an. Chicago ist zu, Cincinnati hat auch Anflugschwierigkeiten. Also wird allerortens umgeleitet und umgebucht. Und so standen wir denn auch mal wieder länger im Ankunftsterminal, als wir eigentlich angenommen hatten. Warten auf die Ankunft eines geliebten Menschen kann ganz schön auf die Nerven gehen. Aber dann endlich, die Tür geht auf, die Passagiere kommen raus, überall umarmen sich Freunde und Verwandte. Und da ist er dann auch schon, der baumlange, schwarzhaarige Sohnemann, der immer noch zu wachsen scheint, seit man ihn das letzte Mal gesehen hat. Und ich sehe den Sohn, der neben mir steht und den, der aus der Tür auf mich zukommt. Und da bin ich dann doch mächtig froh, dass es Zeiten wie Weihnachten gibt, mögen sie noch so enervierend geschäftig sein. Denn man bekommt Besuch von Kindern, die weit weg wohnen. Und das lässt das Herz schwellen und froh werden. Und haste nicht kannste, hat man sich dann doch in die Reihe aller anderen Haster und Eiler eingereiht und rennt, um Fleisch und Wurst und Kuchen und Brote einzukaufen, Weine und Biere, wenn man auch ganz genau weiß, dass das mit Weihnachten überhaupt nichts zu tun hat. Aber es ist nun mal Weihnachten und schließlich kann man sich ja auch nicht ganz und gar ausklinken. Und ehrlich gesagt, warum sollte man? Es ist seit 2000 Jahren Brauch, das Fest zu feiern, auch wenn es von Jahr zu Jahr pompöser wird und von Jahr zu Jahr hektischer. Wenn man sich nur ein klein wenig zurücknimmt und sich das herauspickt, was einem bekommt, dann kann es doch eine sehr schöne Zeit sein. Tja, und wenn Sie mich fragen, aber Sie fragen mich ja nicht. Unsere Stevie Anderson hatte immer ihre eigene Meinung und sie fragte immer, wenn sie mich fragen, aber sie fragen mich ja nicht. Und das sagte sie natürlich, fragen brauchte sie ja gar nicht. Und so freue ich mich sehr, dass wir Ihnen dieses Stück noch einmal bringen können. Und da kommen sicher die Gefühle über Weihnachten und wer noch Stevie kennt, der erinnert sich vielleicht auch an diese sehr markante Stimme noch. Und das wollte ich Ihnen doch noch vorführen im 55. Jahr dieser Radiosendung, der Deutschen Funksendung, die es seit 1965 gibt. Und diese Sendung alleine, diese Weihnachtssendung, die habe ich hier seit 20 Jahren liegen, was eigentlich sehr, sehr schön ist, dass man sie noch hervorholen kann, denn das war dann eine ganz andere Technik zu der Zeit. So, und jetzt möchte ich Ihnen, wie gesagt, noch einiges andere bringen. Und da geht es um die Wünsdorfer Weihnacht gleich. Und vorher wollen wir uns vielleicht noch erinnern, dass es sehr, sehr viele verschiedene Menschen gibt, die den Krieg noch miterlebt haben, als Kinder von Kriegsheimatvertriebenen und die vielleicht um die Kostbarkeit von Dingen wissen, die es einmal nicht gab. Ich kann sagen, dass mir dieses Jahr zum Beispiel, dadurch, dass ich in den USA bin, nicht die Stimme meiner Mutter fehlt und auch nicht dank der Videos ihr Aussehen, beziehungsweise wir können uns gegenseitig sehen, denn es gibt die wunderschöne Erfindung des Videoanrufes. Das gab es früher auch nicht. Meine Familie ist es sehr gewohnt, immer in großer Entfernung voneinander zu leben. Das heißt, wir haben zeitlebens telefoniert, um die Feiertage herum, wenn wir uns nicht sehen konnten. Aber es ist natürlich auch fantastisch, dass es andere Dinge gibt, die man bekommen kann über Verschickung. Man kann sich gegenseitig unterhalten. Ich kann sogar in Wiesbaden einkaufen gehen bei meiner wunderbaren Ute Geiger, der Dame mit den Schals und Handtaschen, einem süßen Lädchen am Marktplatz. Und da kann man sich per WhatsApp verständigen. Oder wir gehen zum Beispiel miteinander um, indem wir hier in Amerika uns gegenseitig backen. Das heißt, einer backt etwas, einer isst es, einer backt und alle freuen sich. Oder man kauft sich irgendwo in den großen Geschäften Stolle oder Lebkuchen, wenn man sie bekommen kann. Und da freut man sich auch. Ich freue mich weniger, dass es die glutenfreien deutschen wunderbaren Backwaren im Moment nicht gibt. Und wer in Amerika will denn dann zum Beispiel auch solche Dinge backen? Das will ja auch nicht die ganze Welt essen. Aber es ist eben interessant, dass ich hier eben meine Lebkuchen vermisse und meine Stolle. Das heißt, ich werde dann doch wohl selber backen müssen. Hoffentlich tun Sie es auch. Vielleicht macht Ihnen das große Freude. Und ich möchte Ihnen, wie gesagt, zunächst einmal die Weihnachtszeit aus Wünsdorf bringen, die Wünsdorfer Weihnacht. Das ist die Weihnachtsgeschichte meiner Mutter und sie ist auch schon in anderen, in den Zeitschriften wie Das Fenster erschienen und vielleicht, wenn Sie sie jetzt anhören, ist es auch etwas zum Aufheben und weiter erzählen und noch einmal hören. Also hier ist Anneliese Schmidt, früher als Kind hieß sie Volkheim, Anneliese Schmidt mit der Wünsdorfer Weihnacht. Meine Mutter wurde in Wünsdorf bei Berlin groß und hat dort ihre Kinderzeit in den schönsten Blaubeerwäldern um die Stadt Berlin herum verbracht und hatte eine sehr glückliche Kindheit eigentlich, eine sehr unberührte von großer Technik und vor allem draußen. Sie hat sehr viel draußen gespielt mit Tieren, sie hatte ein Häschen und sie hatte alle möglichen, einen großen Schäferhund, Klaus Kläuschen. Und mit ihrer Schwester zusammen ist sie dort als zwei Töchter groß geworden. Und hier ist, wie gesagt, die Vorweihnachtszeit bis zum Weihnachtstag erzählt von meiner Mutter und vorgelesen von Anneliese Schmidt für Sie. Wünsdorfer Weihnacht. Zuerst war es nur wie ein zarter Hauch, der sich wie Puderzucker auf das verdorrte Gras und die dürren Zweige der Birken legte, sich dann mehr und mehr zu einem dicken Teppich verdichtete, denn schon seit einigen Stunden hatte es zu schneien begonnen.

wenn unser Vater umständliche Vorbereitungen für die Blitzlichtaufnahmen traf. Die Teppiche wurden zusammengerollt, eine Schnur durch das Zimmer gespannt und ein Pulvertütchen daran gehängt. Der Fotoapparat wurde aufgestellt und die Familie vor dem Baum platziert. Ein Surren des Zeitauslösers, ein greller Puff an die Zimmerdecke, ein Klick und alles war vorbei. Der Effekt auf den Fotoabzügen war dann stets der gleiche. Vater schien hinter dem Baum zu stehen, weil er sich zum Schluss noch schnell dazugestellt hatte. Danach wurde der Baum mit all dem süßen Naschwerk geplündert. Wir durften ausnahmsweise etwas länger aufbleiben und nahmen schließlich die schönsten Spielsachen mit ans Bett. Ja, die Wünsdorfer Weihnacht, das ist eine jährliche Gabe von uns für Sie, jetzt in der Vorweihnachtszeit. Und ich möchte mich noch einmal bedanken bei Anneliese Schmidt, denn sie hat uns so viele schöne Geschichten geliefert für diese Sendung und auch für unsere eigene Kindheit. Sie hat immer viel, viel erzählt, wenn wir in Island waren und da es nicht so viel gab und man dann zu Hause saß und Geschichten von früher erzählte, wie sie selber ihre eigene Mutter natürlich auch hat Geschichten erzählen lassen. Meine Mutter hat als Kind ihrer Mutter sehr viel vorgelesen. Meine Großmutter war recht leidend und hat sehr viel Zeit im Bett verbracht und meine Mutter hat ihr immer wieder gekocht und auch vorgelesen. Und das ist eine Zeit, die jetzt sich in irgendeiner Weise wiederholt, da ich meiner Mutter eben auch jetzt täglich vorlese. Wir haben Bücher gelesen wie Gudli Feld und Neues Leben von Walburg Lehfeld. Das ist eine sehr interessante Geschichte, die sich von Ostpreußen bzw. Polen rüberzieht bis nach Bremen. Und dann gibt es die Geschichten natürlich der Gräfin Dönhoff, die ebenfalls auf einem Gut war und dann wieder zurück in den Westen nach dem Krieg ist, und zwar in Richtung Hamburg. Und dann haben wir jetzt die Geschichten von Wiebke Bruns gelesen. Die Geschichte der Wiebke Bruns hat auch einen relativ tragischen Beginn mit dem Tod ihres Vaters, der bei dem Anschlag vom 20. Juli beteiligt gewesen sein soll und dafür dann verurteilt und getötet wurde. Und dann haben wir natürlich gelesen jetzt auch die Geschichten drumherum. Das heißt, da gibt es auch sehr viele Romane. Christian Berkel hat jetzt auch zwei Romane geschrieben, die Geschichte seiner Eltern. Viele, viele von der Kindergeneration erzählen die Geschichten ihrer Eltern. Und diese können wir Ihnen nur empfehlen. Wir haben einen Literaturteil in unserer Sendung. Und diese Geschichten haben wir dann in Kurzfassung Ihnen gebracht und Sie können natürlich auch danach gehen, wenn Sie an diesen Art von Geschichten Interesse haben. Das ist eben gerade diese Zeit, wo man sich zurückerinnert, und eine dieser Geschichten aus meiner Familie ist die Geschichte des Stoffkoffers. Es geht um zwei Koffer, einen mit Stoffen und einen mit Wäsche. Und das ist eine kleine kurze Geschichte, die ich Ihnen als Auszug bringen möchte, auch aus der Zeit des Krieges, die meine Mutter uns eben auch erzählt hat und die dann später noch einmal von mir mitgesammelt wurde. Also diese Geschichte heißt Mutters Stoffkoffer. Mutters Stoffkoffer, geschrieben und erzählt von Anneliese Schmidt. Während des Krieges spielte Mutters Stoffkoffer eine ganz besondere Rolle. Es war ein schwarzer, lacklederner Stadtkoffer, gefüllt mit kostbaren Seidenstoffen, die man zu jener Zeit in Deutschland nicht mehr kaufen konnte. Wenn die Sirenen, wie so oft, einen Fliegerangriff ankündigten, war der Stoffkoffer eines der wichtigsten Gepäckstücke, die schleunigst in den Luftschutzkeller gebracht wurden. Mutters Weitblick hatte seine Gründe. Als nämlich meine Schwester und ich heranwuchsen, stattete sie uns mit ihren schönen Kleidern aus. Immer einmal wieder reiste Mutter zu ihren Schneiderinnen, eine in Breslau, eine in Berlin, um sich von ihnen die schönsten Kreationen arbeiten zu lassen. Welchen Stellenwert man damals einem bisschen Luxus einräumte, beweist folgende Begebenheit, die ich im Alter von 14 Jahren 1944 mitten im Krieg erlebte. Eines Tages nämlich erhielt meine Mutter einen Anruf von ihrer Berliner Schneiderin. Sie sei nach einem Fliegerangriff total ausgebombt und ihre noch verbliebene Habe sei in eine Sporthalle ausgelagert worden, darunter auch Mutters Stoffe für die schon bestellten Kleider. Schon bald meldete sich die Schneiderin wieder, sie habe die Stoffe wiedergefunden. Hoch erfreut lud Mutter die ehrliche Frau zum Tee ein, der Tisch war gedeckt mit einem versilberten Teeservice, das Mutter ihr aus Dankbarkeit schenkte. Auch später, als sie schon von der Krankheit gezeichnet war, blieb Mutter bis zum Lebensende eine elegante Frau. Schon von jeher war sie ein Vorbild für mich und hat gewiss die Freude an schönen Kleidern in mir geweckt. Dies geschrieben von Anneliese Schmidt, die mir dazu erzählte, dass diese wunderschönen Kleider eben auch später umgearbeitet wurden für die jungen Frauen, nämlich sie und ihre Schwester Rosemarie, und sie damit dann natürlich sehr viel schönere Dinge hatte, die man sich sonst einfach nicht denken konnte in der Nachkriegszeit. Und als junge Mädchen ist das natürlich sehr, sehr wichtig gewesen, wenn man einen Neuanfang macht mit Tanzstunde und allen möglichen Dingen verehren, dass auch ein schönes Kleid mit dabei war mindestens. Ich muss noch eine Sache erzählen, nämlich, dass der Koffer, ein anderer Koffer, einmal immer wieder zum Thema in der Familie wurde, nämlich mein Großvater, der sich oft an der Front dass er dort war, schrieb seiner Frau, ich schicke dir einen Koffer mit Wäsche. Wenn er das tat, war es also Wäsche, die eigentlich dann in die Reinigung bzw. die gewaschen werden sollte. Aber in diesem Falle hatte er eine große Überraschung für seine Frau, nämlich er war in ein schönes Kleidergeschäft bzw. ein Wäschegeschäft gegangen und hatte eine Dame dort gebeten, ihm schönste Wäsche für seine Frau zusammenzustellen und sandte ihr in diesem Falle, oh Freude und oh Wunder, einen Koffer mit sehr, sehr schöner Seidenwäsche für seine Frau, ganz nagelneu und natürlich nicht dafür, dass sie dann diese Wäsche erarbeiten bzw. ihm dann als gewaschen zurücksenden sollte, sondern dieser Koffer mit Wäsche war eine ganz, ganz große und sehr teure Angelegenheit. Ein wunderbares Geschenk zu sicher einem Ehrentag. Und das für die viele dankbare Betreuung während seiner Zeit, die er vielfach in den Kriegsjahren von der Familie entfernt verbrachte. Ja, diese Stoffkoffer- bzw. Wäschekoffergeschichte ist, das sind solche Dinge, die in der Familie immer wieder erzählt wurden und werden und man sich erinnert eben, wenn man selber an Dinge denkt, was haben wir mit Koffern noch viel rumgeschleppt von einem zum anderen und ich habe noch einen Koffer in Deutschland stehen und auch das ist etwas, das die Menschen verbindet. Es gibt ja ein schönes Lied oder ja, glaube ich, ein Lied ist es, ich habe noch einen Koffer in Berlin. Und das ist natürlich auch diese Idee, dass man noch irgendwo eine Heimat behält, dass man diesen Koffer so als Faustpfand dann dahinter lässt, wo der andere auf einen wartet. Und das ist immer das Schlimmste ist eigentlich, wenn Menschen Koffer packen und weg müssen oder sie verlieren Koffer, was natürlich auch eine sehr große Tragik sein kann, denn das, was sie in den Koffer packen, ist natürlich etwas, was ihnen sehr, sehr lieb ist, sonst würden sie es ja nicht mitschleppen. Und da gibt es zum Beispiel auch eine Geschichte in meiner Familie, dass meine Urgroßmutter, also die Großmutter meiner Mutter, die ist aus Breslau angereist gekommen, eigentlich um ihre Familie in Berlin zu besuchen, um ihre Tochter in Berlin zu besuchen. Und diese Omi Gretchen kam mit drei Koffern, wollte mit drei Koffern ankommen. Einer davon ist schon weg gewesen, also der ist schon nicht angekommen und diese restlichen Koffer und sie selbst blieben dann auch in Berlin, denn es war die Kriegszeit und man musste dann aus Berlin fliehen nach Neustadt in Holstein. Und so ist also diese Koffersache eben etwas, was manchmal das restliche Hab und Gut ist, das man hat. Vor einigen Jahren saß ich in Wiesbaden und es war Sommer und es gab in Florida ein Hurricane. Und ich habe gedacht, ich habe mir auch so betrachtet, was ich in meinem Koffer hatte und mit zurücknehmen hätte können. Und was da stand, was ich mir gerade gekauft hatte, ein paar Schuhe, ein paar neue. Und mein Mann sagte, bitte mach eine kurze Liste, wir müssen leider evakuieren und wir wissen nicht, wie es weitergeht, ob es in Tampa, wo wir sind, einen Tsunami gibt. Und dann wäre es natürlich auch so gewesen, dass wir hätten alles verlieren können. Und dann ist die Frage, was rettet man im 21. Jahrhundert und was ist denn in dem Koffer wichtig? Und da war es eben eigentlich, weil es Sommer war, ging es mir um einen Wintermantel, um ein paar gute Schuhe, die ich hatte und natürlich um meine vielen, vielen Erinnerungen, die mir glücklicherweise zum alle erhalten geblieben sind in diesem Sturm. Aber man sortiert dann neu und man überdenkt, was macht man im nächsten Jahr, sollten dann Stürme wieder kommen. Auch da wieder hätte es sein können, dass alles das, was vor mir lag, zu der Zeit in Wiesbaden, meine ganze Habe hätte sein können. So ist das. Und es war keine Kriegszeit, sondern es war eine Naturkatastrophe, die da ins Haus stand. Und das war, wie gesagt, großes Glück, dass man dann nicht überschwemmt wurde und dass dieser Sturm sich dann auch nicht so ausgewirkt hat, wie man hätte denken können. Man muss immer darauf gefasst sein im Leben, all diese materiellen Dinge auch einfach zurücklassen zu müssen. Das ist einfach so. Aber die Erinnerungen bleiben. Und das ist das Wunderbarste an allem, gerade, dass man sich zurückerinnert und man vielleicht auch Stimmen, wie sie sie heute hören, immer wieder hervorholen kann und immer noch einmal zurückdenken kann an diese Zeiten, in denen man diese Informationen gesammelt hat, indem man diese Gespräche hatte und indem man diese Begebenheiten auch dann dadurch erhalten kann. Und jetzt hat unsere Mitarbeiterin Christiane Frerichs, die aus München stammt, auch in ihren Erinnerungen gekramt und die hat sie sicher heute noch. Das war die Feldpost, das war ein Stapel Briefchen, das sie aufgehoben hat, diesen Stapel. Und das waren Briefe von ihrem Vater an ihre Mutter. Und da war das Krieg und Kriegsgefangenschaft in Russland. Und diese Briefe sind ihr sehr, sehr wertvoll, eine Erinnerung an ihren Vater. Und die hatte sie dann ins Studio mitgebracht, als wir uns dann Weihnachten zusammenfanden und wollte etwas Weihnachtliches damit bringen. Und das finde ich auch wunderbar. Und so hat uns Christian das vorgelesen. Und das kommt jetzt, wie gesagt, ein Auszug aus einer alten Sendung, die wir gemacht haben. Und Christiane Frerichs hat sie uns dann vorgelesen. Christiane, du hast mir was mitgebracht, und zwar so einiges über Weihnachten. Es ist ganz schön, wenn man mal so rüberkommt und sich was findet. Und das ist eigentlich ein Brief. Und dieser Brief, von dem wolltest du mir was erzählen. Was ist mit dem Brief? Ich habe mich heute Morgen ein bisschen hingesetzt und habe nach vielen Jahren mal wieder den kleinen Stapel aufgemacht, den meine Mutter über die Kriegszeit hinweg gesammelt hat, in roten Weihnachtsbändchen zugebunden, mit viel Liebe aufgehoben. Und zwar sind es Briefe, Feldpostbriefe meines Vaters und Kriegsbriefe meines Großvaters, die mir ganz schön zugesetzt haben eigentlich. Und ich wollte was raussuchen, das sich mit Weihnachten verbinden hat lassen. Und ich habe ein kleines Feldpöstchen gefunden und ich hoffe, dass ich das ohne Tränen lesen kann. Aber es soll vielleicht auch zeigen, dass es uns heutzutage so gut geht und man sich doch mal ein bisschen vielleicht erinnern sollte, wie die Zeiten waren und wir es doch mit Glückseligkeit die Tage feiern können. Und es gibt doch eine ganze Reihe von denen, die uns jetzt zuhören, die das auch miterlebt haben. Ja, und zwar, es ist eigentlich keine Feldpost, ist eigentlich aus der Gefangenschaft in Russland. Steht noch drauf, UdSSR, Moskau, Rotes Kreuz mit Zahl und so weiter. 31.12.46. Und es heißt hier, mein liebes Schelmchen, und das ist meine Mutter, Brief, Weihnachten erhalten, allergrößte Freude. Gratuliere herzlichst zum Geburtstag. Wie und wovon lebt ihr? Über Heidemarie sehr erfreut, Sehnsucht übergroß, erhoffe baldige Heimkehr. gute Gesundheit. Grüße Mutter, Anni, 1000 Küsse dir und Heidemarie. In großer Liebe, dein Göchlein. Das war mein Vaters Kosename. Man konnte eigentlich ganz wenig schreiben, eigentlich nur eine kurze Karte, nicht? Das ist also ja, es waren immer nur Karten hauptsächlich. Also diese ist sehr kurz. Es waren andere dabei, wo die Zahlen sehr zusammengeschoben wurden und man die Worte wenig entziffern kann. Und dann auch meinem Großvater, seine Briefe waren noch in Altdeutsch geschrieben, von dem ich zwar noch in der Grundschule gelernt habe, aber sie haben immer schwieriger werden zu entziffern. Mhm. Ja, das ist die deutsche Schrift, das ist immer schwierig. Ich habe sie auch noch so gerade als Schönschrift gelernt und so. Ja, also ich kann sagen, meine Mutter hat sicher auch so ein Päckchen Briefe, obwohl ihr Vater nicht in Gefangenschaft war, sondern das war dann Feldpost. Das waren also Briefe aus der Zeit vorher. Und mein Großvater war zwischen den Weltkriegen in Russland stationiert und später im Zweiten Weltkrieg eben sehr viel unterwegs. Ich habe Ihnen Stille Nacht mitgebracht und ich glaube, das ist jetzt das Richtige. Ich möchte Ihnen vorher natürlich noch sagen, dass unsere ganzen Werber Ihnen eine ganz wunderbare Weihnacht wünschen, eine besinnliche Zeit. Es sind ja Jahre, in denen man ein bisschen mehr mit der Familie zusammen ist und seit dem 11. September ist man eigentlich... Ja, ich hatte noch im Ansatz gesagt, dass es neue Filme gibt und natürlich ist es so, in diesem Jahr gibt es nicht so sehr viele neue Filme, sondern es gibt diese ganzen wunderbaren Plattformen, Streaming, ob das Netflix ist oder ob das Amazon Prime und Disney und was sie alles sich holen können. Und sie können sich auch direkt aus den Programmkinos, bitte unterstützen Sie die Programmkinos, können Sie sich auch per Streaming einige Filme dann ansehen von dort, die immer wieder weitermachen, diese ganz wunderbaren alten Kinos und ihnen im Moment virtuell ins Haus liefern, wie auch unsere Theater, American Stage und Jobsite und die St. Pete Opera und die Sarasota Oper. Alle diese kulturellen Vereinigungen und alle diese kulturellen, privat gesponsert in USA, diese ganzen Organisationen wünschen Ihnen, dass Sie vielleicht sich mit Ihnen verbinden und dass Sie sich die Stücke virtuell anschauen. Ich habe Ihnen auch einige Besprechungen reingestellt, auch zu den Filmen natürlich immer wieder. Und dass Sie auf jeden Fall sich diese Dinge anschauen können. Und da geht es natürlich um ganz alte Filme und um ganz neue Filme. Alles wird wieder hervorgeholt zu den Weihnachtstagen. Ich erinnere mich natürlich an It's a Wonderful Life. Es ist ein wunderbares Leben. Und das ist ein alter Jimmy Stewart Film. Und der wird jetzt auch als Radioprogramm quasi von American Stages produziert. Das heißt, Sie können das als Audioprogramm miterleben. Natürlich auch per Video. Da sitzen wahrscheinlich die Leute und es sieht so aus, als ob sie eine Radiosendung machen, was für uns natürlich doppelt amüsant ist, wenn sie eine Radiosendung sehen können. Das kann man heute alles natürlich. Ja, und jetzt möchte ich überleiten, also diese Kinobesprechung, die können Sie im weiteren Teil unserer Sendung entweder hören oder auch lesen, je nachdem. Und auf jeden Fall auch die Theaterbesprechung, die habe ich für Sie. Und auch die Konzerte des Florida Orchesters, möchte ich Ihnen sagen, gehen live. Es gibt die Pops und die Klassikserie für die Weihnachtskonzerte. Ich kann es Ihnen nur sehr empfehlen. Man ist sehr vorsichtig, man ist gut platziert und Sie brauchen sich keine Gedanken zu machen. Jeder ist besonders brav. Gerade in solchen Konzerten, finde ich, ist es ganz besonders schön, wenn man in Krisenzeiten dann auf jeden Fall sich um den anderen Gedanken macht. Das heißt, dass man keinem zu nahe treten möchte, dass man auf jeden Fall möchte, dass alle gesund und glücklich sind. Das und zusammen mit Musik ist sehr, sehr wichtig. Und Sänger zu unterstützen und Operngesellschaften und alle diese Musik, Klassik, alles das, was sie haben, ist im Internet zu finden und auch in Persona, je nachdem. Immer ist man um Sie, den Kunden, den Zuschauer, denjenigen, der es braucht, ist man sehr besorgt. Also, und bemüht natürlich. Ja, und jetzt habe ich für Sie eine ganz tolle Sache. Und zwar ist mir uns nach einigen Jahren wieder begegnet, Margitta Krawczyk, eine ganz liebe Bekannte meiner Eltern und inzwischen auch meine. Und Margitta hat mir erzählt, sie hat eine Weihnachtsgeschichte geschrieben. Und der Rowohlt Verlag sammelt alljährlich Weihnachtsgeschichten. Und Sie können selber dann auch nachschauen, diese Weihnachten zu Hause Geschichten vom Rowohlt Verlag. Und ich kann Ihnen dann noch die Nummer dieses Buches einstellen, sollten Sie es gerne in persona erwerben möchten. Das ist also ganz toll, aber es ist schon, ich weiß nicht, ob es schon vergriffen ist, es ist also bereits 2007 herausgekommen und das ist Band 22. Das heißt, es sind eine ganze Menge solcher Bände entstanden. Alles sind das Hörerzuschriften beziehungsweise Leserzuschriften. Also man fragt immer danach, haben Sie eine Weihnachtsgeschichte? Und Margitta war so lieb und hat uns hier das also vorgelesen und das möchte ich Ihnen bringen. Ich möchte Ihnen ankündigen, dass unsere Sendung nächste Woche dann den weiteren Teil von diesem Stück bringt und dass Margitta und ich ein langes Gespräch hatten und Horst Krawczyk, ihr Mann, saß dabei und wir unterhielten uns über diese Geschichte, denn sie handelt von einem Ost-West-Besuch und das war noch zu einer Zeit, wo Deutschland getrennt war. Wieder eine Trennung, wieder ein Nicht-Zusammenkommen-Können oder wieder die Chance, nach langen Jahren zusammenzukommen. All das ist uns wahrscheinlich jetzt besonders gegenwärtig und ich wünsche mir sehr für Sie alle, dass Sie mit denjenigen, die Sie lieben, zusammenkommen können, gerade in dieser Zeit, ob das virtuell über das Internet ist oder ob es in Person ist. Ich weiß, dass es wichtig ist, wenn man zusammenkommt. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass man sich an sehr schöne Zeiten und auch an die anderen erinnert. Und so möchte ich Ihnen zwei Teile bringen, dieser Geschichte von Margitta Krawczyk. Und sie wird sie selber Ihnen vorlesen, was ich sehr, sehr schön finde. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die Ihnen dann noch zum Schluss sagen wird, dass es nächste Woche, wie gesagt, weitergeht mit der Geschichte und mit einem sehr, sehr netten Gespräch, das ich mit Margitta um den Adventstisch führte, beziehungsweise um den Weihnachtskaffeetisch führte. Und das war auch sehr, sehr heimatlich. So, hören Sie jetzt die Weihnachtsgeschichte, eine Ost-West-Geschichte von Margitta Krawczyk im Rowohlt Verlag. Dann verlegt und zwar Band 22 2007 dieses Bändchens, da wo es immer um Weihnachtsgeschichten geht. So, jetzt haben wir uns den ersten Teil dieser schönen Geschichte von Margitta Krawczyk auf der Seite 52 des Büchleins und dieses heißt, ihre Geschichte heißt natürlich Weihnachten im geteilten Deutschland von Margitta Krawczyk geschrieben und dieses Büchlein heißt Weihnachtsgeschichten am Kamin und das war wie gesagt der Band 22. Einer der schönsten Weihnachtsbräuche, die Geschichten oder das Geschichten vorlesen. Wie jedes Jahr seit 22 Jahren sind hier schöne und einfühlsame Weihnachtsgeschichten in einem Band versammelt. Ob vorgetragen oder allein gemütlich vor dem Kamin gelesen, die Geschichten regen zum Träumen an und stimmen auf die besinnliche Zeit ein. Die Geschichten am Kamin erinnern an Traditionelles und Vergangenes. Sie spenden Freude, Mut und Zuversicht. Und das wünschen wir Ihnen natürlich jetzt auch und hoffen, dass Sie viel Freude an dieser Geschichte haben. Ende vielleicht mit noch ein bisschen Weihnachtsmusik. Ich muss jetzt gerade hören, ob es da noch etwas gibt. Aber ich denke, vielleicht so ein klein bisschen leiser Hintergrund. Und das stammt noch aus der Sendung, die wir vor vielen Jahren gemacht haben. Und Weihnachten kann man ja per CD auf den Teller holen, auf den Plattenteller. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, Ihnen eine schöne Weihnachtszeit wünschen. Am Mikrofon Susanne Nielsen, dann war da Christiane Frerichs und meine Mutter Anneliese Schmidt. Und wir wünschen Ihnen eine ganz wunderbare Weihnachtszeit und bis wir uns nächste Woche wieder hören. Und da geht es auch natürlich wieder um Weihnachten und den zweiten Teil dieser Ost-West-Weihnachtsgeschichte der Margitta Krawczyk, die wir so nett uns jetzt schon anhören konnten zum Teil. Tschüss, ciao und an der Technik Bill Davidson. Ihre Susanne Nielsen. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort, und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Besprechungen von Susanne Nielsen. Nosotros la gente, we the people, wir das Volk, vom AmericanStage.org, gespielt, und zwar im Dezember 2020. Mit jedem neuen Stück, das sich in der Reimagined, der neu erdachten Serie digital dargebrachter Theaterstücke des American Stage Theaters in St. Petersburg, Florida ansehe, ist besonders eine Musikuntermalung anregend und einladend. Sie lädt uns ein, gespannt zu schauen, wenn wir die Vorankündigungen der weiteren Aufführungen dieser ersten Teilsaison ganz im Internet etwas ganz Neues an diesem Theater ansehen. Die Qualität schauspielerischer Leistungen ist mit einer technischen Paarung von gebauten Kulissen und fotografischen Hintergründen, ob Sonnenuntergang oder Felder, ob historische Schwarz-Weiß-Aufnahmen in der glühenden Sonne, Tag oder Abend, die Stimmung und Erinnerung, alles ist perfekt. Das Erstaunliche an diesem neuen Format des digitalen Theaters ist, dass es weltweit angesehen werden kann und ihren Freunden auf der ganzen Welt ein Ticket gibt. CEO Stephanie Goulaerte sitzt in ihrem Haus und spricht eng mit uns über den Tisch. Sie macht eine Reihe von guten und interessanten Punkten klar, die natürlich sich um diese digitale Saison drehen alle. Zu den Klängen der klassischen spanischen Gitarre ist eine sanfte Stimme zu hören. Die Wüste ist die Kulisse für uns Menschen. Nosotros la gente, vom Dramatiker neu erdacht. Bei Nosotros la gente, der spanischen Übersetzung des uramerikanischen Wir das Volk Verständnisses dieses vielfältigen Landes, zusammengesetzt und aufgebaut aus dem Schweiß derer, die südlich der Vereinigten Staaten geboren und in das Land USA oder durch vom Menschen geschaffene Grenzen eingemeindet wurde, das Volk ausmacht, auf deren Schultern der Wohlstand der europäischen Einwanderer erwuchs. Aus diesem Volk, den mexikanischen Familien, die das Stück exemplarisch bedenkt, stammt auch der Verfasser und Co-Regisseur Jerry Montoya, was man mit seiner Widmung an alle diese mexikanischen Familien im Abspann sehen kann. Diese Urfamilien, die das Land geschaffen haben, dort südlich. Echte Lebenspartner, hier überzeugende Liebhaber Diana Garl als Sophie Carrillo und Liz Kavanagh und andere, und Daniel Lacker als Salvador Ramirez, Santiago Ramirez und andere, spielen mehrere Charaktere in einer von Ranches bestimmten Gemeinschaft. Ihre Kulisse ist eine Collage von rustikaler Scheune und digitalen Sonnenuntergängen und Filmen und in Schwarz-Weiß vom Autor gestellten Bildern von Feigenhainen und Palmen. Spanisch ist die Hauptsprache, wird aber mit akzentfreiem Englisch mit spanischen Worten eingestreut, aus der Sicht der anderen Sprache gespielt. Die Rancher-Tochter, unsere Darstellerin als Liz, bringt den amerikanischen Einschlag gut heraus. Sie trennt damit die Stimmen wie die Charaktere. Sophie und ihr spanisch bestickter Rock, ihre Bluse und ihre Sehnsucht. Du bist mein Traum, du bist mein Abenteuer, sagt sie sogar ihrem Partner. Eine Zeile aus dem Stück vom Anfang dieses Stückes und ihre Handlungen leitet, mal in Aufnahme, in ganz Nahaufnahme und mal mit ihrem Mann bestimmt den Handlungsbogen, leitet uns von Szene zu Szene. Mit Sehnsucht ohne Erfüllung, mit der Kraft und Ausdauer, den man zum Überleben trotz aller Gefühle braucht. Leben und Tränen müssen warten, oft warten. Die Nahaufnahmen sind perfekt, die Schauspielerin wirkt glaubhaft, als wäre man mittendrin in dieser Geschichte, fühlt man sich beim Zuschauen. Ein Stück Amerikaner, ein ganz wichtiges, ganz sicher. Sehr zu empfehlen. Es läuft noch einige Wochen in americanstage.org im Dezember 2020. Für Karten und Discounts bitte auf die Webseite schauen. American Stage, digitale Theatersaison 2020. Wer die unvergleichliche Arbeit der großen Kate, Katharine Hepburn, kennt, der kann sich bestens in dieses von Janis Stevens mit Grandezza gespielte und Rick Foster für sie geschriebenes Ein-Personen-Stück einfühlen. Es heißt Kate. Über den digitalen Bildschirm, als wären wir im selben Raum, hat der Bühnenbildner, siehe unsere Sendung mit Theaterleiterin Stephanie Gulate vom 30.10.2020, einen Raum geschaffen, der voller Symbolik und dennoch wie die Dachkammer einer 90-Jährigen mit deren Andenken zugestopft erscheint. Man hat statt der Bühne diesmal einen richtigen Raum ausgestattet und darin die Grand Dame des amerikanischen Kinos, die Partnerin und Lebensgefährtin des großen Spencer Tracy, wieder erstehen lassen. Von den Bewegungen der alten Diva bis zu der Garderobe und vor allem der immer zerzausten Frisur der Hepburn, vortrefflich nachempfunden, bravissimo an Stevens, an die Regie und an American Stage für dieses Bonbon. Aber vor allem Foster, der dieses Stück seiner Schauspielerin, mit der er seit vielen Jahren arbeitet, auf den Leib geschneidert hat, ist großes Lob zu sagen. So lebendig, so ausdrucksstark ist die Schauspielleistung, dass die Hepburn selbst sicherlich beim Anblick und Anhören des wunderbaren emotionalen Auf und Abs lachen und staunen, bis dass sie und wir zu Tränen gedrängt werden, wenn wir die Tiefen dieser Familiengeschichte miterleben, konzentriert sich dieses Stück. Erstaunlich, dass wir dennoch auf einem grundpositiven Menschen eine starke Frau treffen, in ihrem Bann gezogen werden und uns von ihr und mit ihr auf eine bis zum Schluss positive Zukunft mit viel Zuversicht erleben. Man möchte dieses Stück gleich zweimal sehen und digital kann man dies auch in Teilen gerne tun, wichtige Momente noch einmal Revue passieren lassen, indem man den Cursor ein bisschen zurücksetzt, Kate noch einige Wochen mit je einem Nachsatz immer wieder etwas Besonderes, Zeit americanstage.org anzuklicken. Egal wo sie derzeit sind, ein Genuss, der nun weiter über die Tampa-Bucht hinaus zu ihnen ins Wohnzimmer kommen kann. Always Patsy Cline, dieses Theaterstück, wo Jenny Lee Stern und alternative Chelsea Lynn Alfredo als Zweitbesetzung die Songs der Country-Sängerin Patsy Cline noch einmal an uns vorüberziehen lassen, ist für die, die sich ins Theater auch live einfinden wollen, ein Genuss, da diese Schauspielerinnen beide Patsy und ihre Verehrerin wunderbar zum Leben wieder erweckt und ihre alternde Größe, große Verehrerin Robin Baxter als Louise Seeger mit viel Überzeugung und so richtig aus dem Volke, die sich ihr Leben lang an den Besuch des Stars in ihrem bescheidenen Heim erinnert, alles eine sehr schöne Geschichte. Das Publikum macht mit, wird zum Singen aufgefordert und auch ein bisschen zum distanzierten Tanzen. Eine schöne Aufführung im weitläufigen Jape Theater des Strass Centers in Tampa. Die Band, drei Jungs, die Patsy unterstützen, sind den Applaus ebenso wert. Man freut sich über diesen netten Abend, große Stimme, viel Nostalgie und das Bedauern, Patsy nicht länger erlebt zu haben dürfen. Die echte Patsy starb mit nur 30 Jahren in einem Flugzeugunglück. Unsere Vision läuft noch bis zum Dezember 2020, also bis Anfang Dezember. Für Karten 813-229-STAR.